Facebook ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. Rund 50 Millionen Nutzerinnen und Nutzer sind davon betroffen, nach Angaben des Unternehmens. Das wissen wir seit Freitagabend. Nach und nach werden aber jetzt die Dimensionen dieses Angriffs immer deutlicher. Clemens Kindermann aus unserer Wirtschaftsredaktion, welche Nutzer sind da genau betroffen? Ja, was wir jetzt erfahren, 5 Millionen der 50 Millionen Nutzer sind Europäer. Das teilte EU-Justizkommissarin Vera Jourova jetzt mit. Und ganz wichtig, betroffen von dem Angriff könnten nicht nur Nutzer sein, die bloß ihr Facebook-Account selbst nutzen, sondern auch die, die damit in andere Online-Dienste gehen. Das machen ja viele, weil es schneller geht, und auch Online-Händler bieten das an, weil es bequemer ist. Aber die Hacker haben die Digitalschlüssel gestohlen, mit denen man in solche anderen Dienste kommt, die sogenannten Access Token. Und in diesem wichtigen Punkt hat Facebook selbst jetzt eine vorsichtige Entwarnung gegeben. Es seien erste Logdateien mit Anmeldeinformationen ausgewertet worden und es gäbe keine Hinweise darauf, dass die Hacker über die besagten Digitalschlüssel auch die Zugänge hinein in andere Online-Dienste genutzt hätten. Wie sicher können denn Facebook-Nutzer hier in Deutschland sein, dass ihre Daten nicht missbraucht wurden? Eigentlich gar nicht. Die Sicherheitslücke, die besteht seit Sommer letzten Jahres in der Facebook-Plattform. Vor 2 Wochen fiel dann eine hohe Aktivität an einer Software-Schnittstelle auf. Inzwischen ist die Lücke wohl geschlossen. Wer da aber zugange ist, das weiß man nicht, weiß auch Facebook nicht, räumt das Unternehmen selber ein. Zuständig ist hier in Europa die irische Datenschutzbehörde. Die hat aber in der Meldung, die sie von Facebook erhalten hat, Details vermisst. Also eine genauere Eingrenzung, wer wirklich betroffen ist, die fehlt noch. Das ist also weiterhin ein schrecklicher Informationsstand, wenn man das mal so sagen darf. Und wenn ein globaler Internetkonzern wie Facebook auf so eine Art und Weise gehackt werden kann, wie steht es dann mit der Sicherheit deutscher Unternehmen vor Hackerangriffen? Ja, die Frage, die habe ich Christian Behre gestellt. Er ist operativer Leiter für Datensicherheit bei SAP, dem deutschen Softwarekonzern aus Walldorf. Und er beantwortet sie so.